Evola spricht von einer Weltverschwörung, die das Judentum überwinden wird und die nichtmenschlichen Elemente mit einschließen würde. Er erwähnt einen Prinzen der Finsternis, womit er recht hat. Denn was sind die jungschen Archetypen des unbewussten Kollektivs? Es sind nichtmenschliche Wesenheiten. Die Alten nannten sie Götter und Dämonen. Und was ist der unbewusste Kollektiv? Es ist das Gedächtnis des Blutes, besser gesagt, eine Erinnerung, die im Blut liegt, die auf Erden vermittels des Blutes wirksam wird. Es gibt nichts Mysteriöseres als das Blut. Paracelsus sah es als eine Verdichtung des Lichtes an. Ich glaube, dass das arische, hyperboreische Blut dies ist, jedoch nicht des Lichtes der goldenen Sonne, einer galaktischen Sonne, sondern des Lichtes der schwarzen Sonne und des grünen Strahls. Es ist nicht das Archiv des Lichtes von Akasha, sondern das eines anderen Universums. Das Akasha-Archiv gehört dem Feind. Wenn das Gedächtnis des hyperboreischen Blutes eindringen kann, wird die Stimme geweckt und die magische Macht Vril wiedergewonnen, somit den Kreis der ewigen Wiederkehr zerstörend. Daher strebten die Sastrira und Brahmanen-Arier Indiens sowie des esoterischen Hitlerismus danach, die Reinheit des Blutes zu bewahren, um besser erinnern zu können und im großen Krieg zu siegen. Ein Gleiches tun die Juden am entgegengesetzten Endes mit ihrem Gegenblut. So wird verständlich, dass es keine Möglichkeit gibt, den Kampf gegen den Herrn der Finsternis zu bestehen, wenn die Reinheit des Blutes nicht bewahrt wird durch den heidnischen biologischen Rassismus, der von Evola und den Traditionalisten aus Unkenntnis der wahren Gründe des Konfliktes, auch wenn sie dasselbe sagen wollen, zurückgewiesen wird. Der wahre esoterische Rassismus war derjenige Hitlers, wohlverstanden und nicht der ihrige. Der Rassismus von Günther, Rosenberg und der eingeweihten SS, mit einem Wort der germanische Rassismus. Wie wir sahen, ist mit der Äußerung arische Rasse alles gesagt. Denn dieser Ausdruck ist esoterisch. Er bezieht sich auf eine Einweihung, die es dem Menschen gestattet, wiedergeboren zu werden, zum zweiten Mal. Der Ausdruck arische Rasse ist von Hitler gewählt und angenommen worden und im Altertum durch den Hinduismus. Die SS gaben die Gestalt für die günstigen rassischen Träger, damit der hyperboreische Archetypus des arischen unbewussten Kollektivs sich zu erkennen geben konnte. Diese Träger zu neuem Leben erweckend, könnte es dem Archetypus gestatten, sich hier unten zu verkörpern. Es waren die Sonnenmenschen, die Übermenschen, die Menschengötter, der vollkommene Mensch, der Zauberermensch, der neue Adel der arischen Rasse und nicht jener traditionelle entartete Adel, den Evola verteidigte. Er hatte mir erklärt, dass er weder Faschist noch Hitlerist, sondern sein Ideal Metternich sei. Wenn hier der Träger reinen Blutes gebildet würde, müsste der nächste Schritt in einem Vertrag der weißen Magie mit dem hyperboreischen Archetypus bestehen, in einer Beschwörung oder Anrufung, die seine Verkörperung in der Vollkommenheit des arischen, wirklich auserwählten Volkes möglich macht. Ist dieser Zustand einmal erreicht, können jene Abzweigungen einer Rasse des Körpers ohne Rasse des Geistes oder ohne Rasse der Seele nicht möglich sein. Das kann sich nur bei dem jetzigen Stand der Dinge ereignen, in diesem rassischen Chaos, wo als Vergleich das von Evola beigebrachte Beispiel einer holländischen und dänischen Rasse des Körpers gilt, das weder einen Horizont noch eine Bestimmung hat, denn es besitzt weder Rasse der Seele noch Rasse des Geistes. Dieses Beispiel hat in der Hitlergesellschaft keine Bedeutung, in welcher der Archetypus des arischen hyperboreischen Kollektivs sich verkörperte und auch Holland und Dänemark erreichen musste. Meine Vermutungen sind die, dass es dem esoterischen Hitlerismus an der nötigen Zeit gefehlt hat, um den Vertrag der weißen Magie zu erfüllen, jenen alten Pakt mit dem archetypischen hyperboreischen Gott, dem wahren Herrn der Welt, zu erneuern. Wenn man die Dinge so begreift, ist es verständlich, dass all jene traditionalistische Beweisführung gegen die nicht vorhandene heidnische, biologische oder materialistische Auffassung überflüssig ist. Die Angelegenheit ist zutiefst geistig, metaphysisch in Verbindung mit der Verkörperung eines hyperboreischen Archetypus auf der Erde unter uns. Jung hat ein altes Mysterium psychologisiert. Gezwungenermaßen sagten wir dies schon, das des Tulku, des Bodhisattva, des Avatar. Aber Jung hilft uns, es zu verstehen und in das Geheimnis einzudringen. Er war auch der einzige unserer Zeit, der sich auf diese Weise über Hitler geäußert hat, obwohl er nach dem Krieg, den er ja auch verlor, dies widerrief und vergessen machen wollte, was er gesagt und in widersprüchlichen und wenig glücklichen Erklärungen ausgedrückt hatte. Schweigen wäre besser gewesen. Es gibt keine Möglichkeit, den großen Krieg zu verstehen, ohne zu jenen Stellungen aufzusteigen und diese Entfernung mittels der Analyse zu erreichen. Außerdem kann man von dort aus wissen, auf welcher Seite wir stehen. Und ob wir gut oder schlecht gewählt haben, wenn hier überhaupt die Möglichkeit einer vernünftigen Wahl bestehen sollte. Als Hitler erläuterte, dass die Rasse des Geistes, die rassische Zucht, solider und dauerhafter sei als eine reine biologische Rasse, als Beispiel den Juden hinstellend, das vom Tier entferntesten auf Erden, erwähnte er wohl jenen Pakt, den er nicht vollends zu erfüllen in der Lage sein wird. Denn der Mangel an Zeit hat uns nicht erlaubt, unsere Träume zu verwirklichen, und aus diesem Grunde sind die Ergebnisse dieses Krieges die Folge. Er konnte nicht anderes tun, als vorerst in der Niederlage zu siegen.